kleinen Haus kam ein süßes Mädel raus. So begann für mich der schöne Traum unter dem Kastanienbaum. Ich hab sie geküsst voll Zärtlichkeit, sie war auch dazu bereit. Und wir hatten Glück, man sah uns kaum unter dem Kastanienbaum. Dann rief ihr Vater, Mutter, gib aufs Mädel acht. Ich möchte wissen, was sie draußen in der Nacht macht. Da sprach sie in wildem Trotz zu mir, jetzt bleib ich erst recht bei dir. Hier ist auch für unser Baby Raum unter dem Kastanienbaum.